Meine Lieben, wir sind im Fernsehen ein bisschen später dran. Wir bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Diese Nummer hier, die müsst ihr wählen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Heute Nacht 0800 5678 111. Ganz einfache Nummer. Kostet euch keinen Pfennig. 0800 5678 111. Und die Faxnummer ist sehr ähnlich. Nur hinten 110. 110. Jürgen, ein Namensvetter, 31. Hallo. Der Jürgen muss. Ja, aber der Jürgen muss bitte noch näher ans Telefon gehen. So besser? Bitte, ja. Ja. Dein Hallo. Thema. Ja. Ja, ich habe gestern deine Sendung gesehen. Liebe macht blind? Ja, natürlich. Und dann habe ich auch versucht anzurufen, aber naja, ich bin nicht durchgekommen. Erst zu spät. Mhm. Tja, mein Thema ist, die Liebe hat mich wirklich ein bisschen blind gemacht, weil ich habe einen chirurgischen Eingriff vornehmen lassen. Mhm. Wo ich, was ich eigentlich heute schon sehr bereue. Nämlich? Ja, nämlich. Ja, mein Penis, der war sehr lang. Sehr lang? Ja, das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte. Moment, der Penis war lang und was hast du chirurgisch machen lassen? Ja, den habe ich verkürzen lassen. Wie bitte? Ja. Wie bitte? Ja. Für eine Frau? Ja, leider. Ja, leider. Nach und nein muss ich sagen... Halt, jetzt... Das müssen wir jetzt erstmal alles bedenken und besprechen. Ja. Kann man überhaupt einen Penis chirurgisch verkürzen lassen? Natürlich geht das. Das geht, sicherlich. Ich bin ja der lebendige Beweis dafür. Wie lang war er denn? Ja, der war 32. 32? Ja. Stattlich. Ich habe ja ein DIN A4-Blatt. Das ist 30 cm. Denken wir uns noch 2 cm dran. Ja, ja, ist doch abgefahren. Ja, alle, eine Laune der Natur vermutlich. Wir Männer würden dir alle gratulieren. Ist ja, ein bisschen... so einfach ist das aber nicht. Ja, und auf wie viel Zentimeter hast du ihn nun kürzen lassen? Ungefähr 10 Zentimeter haben sie rausgenommen. 10 Zentimeter? Ja. 10 Zentimeter auf 22? Ja, das ist korrekt. Wie macht man das? Ja, das ist so einfach nicht. Man muss... Ich war beim Urologen, also wie gesagt, ich hatte die Freundin damals und ich hatte sowieso, dadurch, dass ich auch in der Pubertät schon diese Schwierigkeiten hatte, dass der ja eben ein bisschen länger war als andere, das fällt ja spätestens so beim Duschen auf oder... Wie viel Zentimeter hatte er denn im unirrigierten Zustand? Ja, das waren 32. 32 Zentimeter im unirrigierten Zustand? Wie war er denn im irrigierten Zustand? Das habe ich nie nachgemessen. Wie, das aber ist so, ich schätze mal, aber so, er wurde dadurch nicht länger. Also ja, das gibt es, ja. Er wurde ja nur vollgepumpt mit Blut und stand er denn auch? Oder ja, doch, das ging. Wie gesagt, als ich die Freundin hatte, da war ich, wie alt war ich denn da? Das war 1989, 21. Und erstmal war ich dann natürlich sehr aufgeregt, ist vollkommen klar, weil die, erster Kuss ist schon richtig anstrengend und wenn man dann die Hose aufmacht und dann, wenn das dann noch ein bisschen mehr ist, nun hatte sie auch schon einen festen Freund. Naja. Ist sie in Ohnmacht gefallen oder was? Ja, das erste Mal war natürlich total beschissen, klar, ne? Also irgendwie... Ja, wie hat sie reagiert? Hat sie gesagt, oder ist sie laufen gegangen? Nee, erst hat sie nur gelacht, weil ich weiß nicht, warum sie gelacht hat. Das war natürlich auch nicht so toll, also in der Situation, ne? Und für diese, mit der Frau bist du dann aber zusammengekommen? Ja, klar. Und mit für die auch, hast du auch das... Mehrere Jahre auch, ja. Und für die hast du das dann gemacht? Ja, zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte ja, dadurch, dass ich auch sportlich aktiv bin, hatte ich immer schon so Probleme, wenn man irgendwie duschen geht oder irgendwie und ewig gucken die Leute. Und dann kam eins zum anderen und dann hatte sie auch immer Schmerzen so ein bisschen. Das ist auch nicht so... Ist mir klar. Also ihr konntet letztendlich gar keinen richtigen Geschlechtsverkehr vollziehen, ne? Nee, das ging so nicht. Und dann hat sie im Grunde genommen gesagt, sie hat das wohl in der Zeitung auch mal gelesen, dass auch Chirurgen also das machen, dass das, dass sie da so ein Stück rausnehmen einfach. Ja, jetzt war gerade meine Frage, wir sind ein bisschen jetzt davon abgekommen, wie man das genau macht. Ja, also wie man das macht. Schneidet man in der Mitte durch und steht so einfach ist das nicht. Nicht? Und da laufen ja dann unheimlich viele Nerven lang, auf Blutbahnen, auf die Harnröhre. Nee, da also am Schaft haben sie einen Schnitt gemacht, haben also ein Stück rausgenommen und haben es dann wieder zusammengenäht. Das hört sich jetzt so einfach an, ist es nicht, weil das waren insgesamt 4 Operationen. 4 Operationen? Ja. Wo hast du es machen lassen? Letzten Endes gemacht worden ist es in der MAH hier in Hannover. In der medizinischen Hochschule? Ja, genau. In Hannover. Ja, und... Ja, ich muss das... Da ich das noch nie gehört habe, bin ich jetzt auch ein bisschen irritiert. Man hat dich viermal operiert, man hat 10 cm Masse irgendwie entfernt und er ist dann 10 cm kleiner geworden. Man hat ihn also nicht ganz durchgeschnitten und dann wieder zusammengelegt. Ja, ich weiß nicht genau, wie man... Mhm. Man kriegt ja eine Vollnarkose und die erste Zeit war das, konnte man ja auch nicht gucken. Also das war ja immer Siehst du diese Narben jetzt noch? Natürlich, klar, die sieht man. Mhm. Ja. Und, das war und ja, hast du ein richtiges Gefühl noch im Penis wie vorher? Ja, das ist erst über die Jahre gekommen und das ist, was mich ja im Grunde genommen auch so ärgert, weil meine damalige Freundin, wir konnten natürlich nach der Operation, auch über ein Jahr hatten wir keinen Sex. Mhm. Das ging ja gar nicht, weil erstmal tat das Wasserlassen natürlich die erste Zeit unheimlich weh und dann danach kam, sobald sich der Penis dann mit Blut einfach füllt, weil er irrigiert, dann schmerzt das unheimlich. Mhm. Genauso natürlich auch, wenn das Blut da wieder rausgeht. Mhm. Die Harnröhre muss natürlich auch durchtrennt werden, ne? Klar. Ja. Ja, natürlich. Ja. Ja. Die Frage war gerade, hast du heute, hast du denn jetzt ein ganz normales Gefühl, einen ganz normalen Orgasmus auch wieder in... Ja, also das war 94, habe ich das ja machen lassen. Mhm. Und den ersten Orgasmus danach, den hatte ich ungefähr 2 Jahre später. Und war der genauso, wie du es kanntest? Nee, der war anders. Also es ist schon immer noch ein bisschen mit Schmerzen. Mit Schmerzen? Heute sogar noch? Ja, so ein bisschen noch. Aber das wird jetzt immer besser. Ne? Also, sind Schmerzen dabei? Ist er denn auch so intensiv wie vorher? Ja, doch, eigentlich schon. Mhm. Doch, würde ich so sagen. Mhm. Ja. Gefällt dir denn jetzt dein Geschlechtsteil besser? Ja, auch optisch erstmal. Ja, optisch. Optisch sieht es natürlich jetzt, da sind Narben drauf. Ganz klar. Wie können wir uns das genau vorstellen? Wo überall sind die Narben? Ja, aber so ringsrum, das sieht man. Das und dann natürlich auch in der Länge, ne? Dann, ich weiß nicht, wir mussten ja auch die Nerven irgendwie da vernähen oder wie. Mhm. Also du hast gerade gesagt, am Schaft ist hauptsächlich geschnitten worden. Ja, da sind auch, ziemlich weit unten, ja. Da sind dann auch die Narben, aber die können ja überwachsen werden durch die Schambehaarung, ne? Das ist richtig. Ja gut, aber die Narben gehen schon noch weiter, ne? Mhm. Ja, und das, was mich eigentlich... zu dieser Sendung. Ja, du hast jetzt zur Sendung angerufen, Liebe macht blind. Und du hast gerade das so eingeleitet, als würde dir das heute leid tun, dass du das gemacht hast. Ja, im Grunde genommen tut es mir leid, weil diese Strapazen, die man sich da aufbürdet und natürlich auch, ich bin mit der Freundin gar nicht mehr zusammen, so ein Ärger. Ja. Ja gut, aber du hast ja jetzt vielleicht dann auch weniger Probleme mit anderen Frauen, oder? Ja gut, jetzt werden sie nicht mehr fragen, warum ist der so lang, sondern jetzt fragen sie, warum sind da so viele Narben drauf, ne? Wobei das vielleicht weniger schlimm ist für dich als die Länge. Ich weiß es nicht. Ich habe die Erfahrung ja nicht gemacht, wie du. Nee, so fühle ich mich schon besser, weil, wie gesagt, ich kann meinen Sport nachgehen, ich kann duschen, ich kann in eine Sauna gehen. Das habe ich früher alles nicht gemacht. Mhm. Aber dennoch bleibt so ein übler Beigeschmack. Und wenn du es rückgängig machen könntest, würdest du es rückgängig machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das nicht nochmal tun. Ne? Mhm. Nee, auf keinen Fall. Mhm. Das ist wirklich diese Entscheidung erwachsen aus dieser Liebesbeziehung zu dieser Frau. Ja, ich sag mal, das waren 70% oder 80%, weil es ihr immer so weh tat. Mhm. Und so ganz zufrieden war ich damals ja nun auch nicht, weil ich mich nicht so frei bewegen konnte. Mhm. Jürgen, du hättest Pornostar werden sollen. Du hättest Millionen verdient. Ja, das ist mit nicht mein Ding. Mit so einer Ausstattung. Ja, möglich. Ja. Wobei 30 cm im unirrigierten Zustand ist wirklich eine Wucht. Ne? Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da fragt man sich, wo kommt das ganze Blut her, was dann da irgendwann mal reingepumpt wurde. Ja. Ja, es gibt ja auch so einen, ich habe mal so einen Film gesehen, da hatte auch einer so einen langen, naja, aber das ist, wie gesagt, nicht mein Ding. Ich bin ja schüchtern. War dir das nicht sehr peinlich, die ersten Arztbesuche? Das war mir eigentlich unheimlich peinlich, weil ich auch nun nicht wusste, wie die Ärzte darauf reagieren. Mhm. Wie haben die denn reagiert, die Ärzte? Ja, ich habe mehrere Ärzte dann gehabt, weil da hat sich eigentlich keiner so rangetraut. Mhm. Ich musste dann auch ins Ruhrgebiet, und da war ich bei so einem Spezialisten. Und auch die Kostenübernahme, das war mit den Krankenkassen auch noch ein großes Problem. Genau, guter Aspekt. Wer hat das übernommen letztendlich? Ja, ich sollte eigentlich da noch relativ viel dazu bezahlen, also 4.500. Hast du es getan? Nein, habe ich nicht. Ich habe damals mit meinem Professor gesprochen und der sagte mir, ja, wenn ich aber so seelisches Leid hätte und hin und her, und dann wurde da ein Gutachten gemacht von Psychologen. Mhm. Und dann hat das die Kasse dann völlig übernommen. 4 Operationen, hast du gesagt. Mhm. Wie viele Wochen insgesamt hast du wegen dieser Sache im Krankenhaus gelegen? Ach, das weiß ich nicht. Also das, vielleicht 4-5 Monate garantiert. 4-5 Monate? Ja, das haben sie dann ja wieder aufgemacht, weil die erste Zeit hatte ich da überhaupt gar kein Gefühl drin. Diese 4 Operationen, waren die nötig, weil es beim ersten Mal nicht richtig funktioniert hat, oder waren das so Etappenoperationen? Ja, die zweite Operation war eine Etappenoperation. Und dann ging ungefähr noch so ein halbes Jahr ins Land. Da musste ich nur zu dieser Nachuntersuchung. Und dann haben sie dann irgendwann mal, da habe ich dann auch gesagt, ich habe da noch kein Gefühl drin, also noch nicht so richtig. Mhm. Ne? Also wenn man ein fremdes Körperteil anfasst, muss man sich das vorstellen. Mhm. Ja, und dann hat man das dann nochmal wieder. Da musste ich wieder in der Klinik, dann haben sie nochmal geguckt und gemacht. Also ich bin wirklich von den Socken. 4 Monate im Krankenhaus gelegen. Wegen einem solchen Eingriff. Ja, aber auch auf einen Zeitraum von... Ist mir klar, ja. Nicht in einem Stück, ne? Nee. Aber dennoch. Ja. Mann. Und das alles für eine Frau. Ja, deswegen. Und das Thema, als ich das gestern im Fernsehen sah, dann... Ich wusste auch nicht, soll ich anrufen? Aber dann... Naja, ich hab's gesagt, ich mache es mal. Damit da nicht noch andere Leute auf die Idee kommen. Ich glaube nicht, dass so sehr viele Leute in der Situation sind oder waren wie du. Ich habe das noch nie gehört. Ja. Das ist ja nur wirklich eine Tortur und das wird so schnell nicht jemand über sich ergehen lassen. Nee. Da es ja jedes Mal auch große Komplikationen mit sich bringen kann. Es waren immer Vollnarkosen, es waren schwere Eingriffe. Richtig, ne? Ja. Und ich musste auch unterschreiben, ne? Also für den Fall, dass das also nichts wird. So nach dem Motto, ja, Pech gehabt. Ich hätte es nicht gemacht. Ja. Glaube ich. Ich hätte es auch nicht mehr gemacht. Aber du hast jetzt den Eindruck, dass es sich immer mehr stabilisiert und dass es immer besser wird. Ja. Du hast auch den Eindruck, dass der Schmerz immer ein klein bisschen weniger wird. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt eine neue Freundin. Und gut, man ist da immer noch so ein bisschen vorsichtig irgendwie. Hast du dir das erzählt, was du hinter dir hast? Ja, habe ich erzählt. Und was sagt sie dazu? Ja, sie hat auch gesagt, hätte ich nicht gemacht damals. Ja. Hast du noch Fotos von früher? Nein, ich habe das nicht fotografiert. Hätte naja, Freundin. Also, so stolz war ich da nicht drauf. Ja, aber es ist schon verrückt, ja. Liebe macht blind, so blind, dass man sein bestes Stück verkürzen lässt. Genau. Eine Geschichte von Jürgen 31. Okay, tschüss. Alles Gute, tschüss. Mensch. David, 19 Jahre. Schönen guten Morgen. Jürgen? Ja. Hallo. Hallo. Ja, ich habe gestern auch angerufen zum Thema Liebe macht blind. Ja. Und zwar ging es von mir darum, ich war jetzt im Austausch in den USA für ein Jahr und hatte dort eine Freundin über das Jahr lang. War mit der auch glücklich, habe mit der eine sehr intensive Beziehung geführt, eine unübliche für amerikanische Verhältnisse. Was heißt das? Ja, du weißt, die Amerikaner sind sehr prüde in Sachen Sex und wir waren halt im kleinen Dorf da und es war alles streng katholisch, das durfte man nicht wissen. Ja, und wir haben das alles recht geheim gehalten, unsere Liebe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mit dem Mädchen geschlafen, was auch sehr unüblich ist. Ja. Und die Liebe des Mädchens wurde, ich sag mal, zu stark jetzt, denn... Wie jetzt, nachdem du hier bist, oder was? Nein, ich bin jetzt ja wieder vor 1,5 Wochen wiedergekommen aus dem Austausch und zwar meine ich mit zu starke Liebe, das Mädchen hat mich zu sehr und zu doll geliebt, denn sie hat immer schon gesagt, nachdem ich das erste Mal mit ihr geschlafen hatte, dass sie nicht mehr ohne mich kann. Sie hat Angst vor dem Tag, wo ich wieder abreisen werde, obwohl ich immer wieder versprochen habe, ich komme zurück, ich werde dich nicht vergessen. Ja. Sie hat immer gedroht, dass sie sich umbringen wird, dass sie sich was antun wird. Nur ich habe gedacht, mein Gott, die erzählt, das ist nicht wahr. Das sind eben so Sachen, die erzählt man in der Pubertät, wenn man stark verliebt ist. Ja, einen Tag vor meiner Abreise, als es dann wirklich offiziell war, ich habe es natürlich nie so gesagt, wann ich genau abreise, hat sie sich dann das Leben genommen. Wie bitte? Die ist vom Zug gesprungen. Jetzt, vor ein paar Wochen? Ja. Da warst du noch da? Einen Tag, bevor ich abgereist bin. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich dann morgen bzw. an den Tag darauf fahren werde und dann... Sie ist vor den Zug gesprungen? Vor den Zug gesprungen. Von der Brücke vor den Zug. Also... Ja, wie hast du es von wem und wie hast du es erfahren? Ja, das ganze Dorf war in Aufruhr, Polizei und so da, war da überall. Ja, man hört das eben, ne? Wenn der Sheriff kommt, ja, und Krankenwagen und... Hat sie einen Abschiedsbrief hinterlassen? Gar nichts. Kein Stück, kein Brief, gar nichts. Also das erstaunt mich auch. Das ist ungewöhnlich. Ich hab's immer gesagt und ich hab's nie für wahrhaben wollen. Nur wie war denn euer letztes Zusammensein? Unser letztes Zusammensein war im Fastfood-Restaurant. Und wie war das so von der Stimmung her? Sehr gedrückt, würde ich mal sagen. Denn ich habe gesagt, ich fahre bald. Und sie so, was heißt für dich bald? Ich so, ja, in den nächsten Wochen. Ich habe es nie ganz gesagt. Auch in der Schule habe ich die Lehrer Die haben es nie darauf angesprochen, auf das Datum, wann ich gehen werde. Und als ihr euch dann da verabschiedet habt, in dem Restaurant oder vor dem Restaurant? Es war kein Abschied. Ich habe ihr ja gesagt, ich werde bald fahren. Nee, ist klar, aber ihr habt euch da getrennt dann. Dann müsst ihr zu normal, dir dann. Ne? Ja, normal. Und normal war das. Danach am Abend noch telefoniert, wie man das eben so macht. Und in diesem Telefonat hat sie da irgendetwas Besonderes noch gesagt, geäußert? In der letzten Zeit hat sie immer gesagt, dass sie Angst hat davor, dass ich wegfahre, dass ich werde ihr fehlen, weil... Ich meine, sowas, wenn du jetzt im Nachhinein daran denkst, war irgendwo versteckt doch noch ein Hinweis auf diese Tat, auf diesen Entschluss? Wenn du heute dann... Sie hat es immer gesagt, nur ich habe es halt nicht für voll genommen. Hat sie es da bei dem letzten Telefonat auch nochmal gesagt? Nein, sie hat nur gesagt, dass sie mich sehr vermissen wird und sie weiß nicht, was sein wird, wenn ich weg bin. Hat sie geweint am Telefon? Ab und an auch. Und ich weiß nicht. Wie gehst du denn jetzt damit um? Das ist ja auch völlig. Guck mal, kannst du mich verstehen? Ich bin 19. Du bist 19. Du hast dich verliebt. Ich fühle mich, als ob ich ein Leben auf dem Gewissen habe. Ich weiß, ich habe keinen Fehler gemacht, aber das weiß auch keiner drüben in den Staaten. Das weiß wirklich keiner. Wir haben die Beziehung immer geheim gehalten, so gut wie es ging. Und das, soweit ich weiß, hat auch keiner mitgekriegt. Du musst ja völlig durch den Wind sein, ne? Jetzt zurück, die neuen Eindrücke, jetzt zurück in Deutschland. Ja, was soll ich machen? Diese Tat, dieses Ereignis. Es schockt mich, klar. Ich bin auch oft am Weinen, aber was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ich habe mit meinen Eltern darüber geredet, aber auch halt nur auf einem gewissen Level, wo es noch akzeptabel war. Es ist halt nicht auf dieser Basis, als wenn ich mit einem Freund darüber reden kann. Und ich kann mit meinen Freunden nicht darüber reden, weil ich halt zu viel Angst vor irgendwelchen abwertenden Kommentaren habe. Inwiefern? Ich weiß nicht, also ich komme voll nicht, ganz ehrlich gesagt, nicht drauf klar. Ich habe einen Menschen verloren, den ich sehr liebe. Ja. Und ich wollte wiederkommen. David, was ist jetzt, frage ich dich mal ganz, ganz, ganz krass, was ist jetzt für dich schlimmer, dass du einen Menschen verloren hast, den du geliebt hast? Oder die Tatsache, oder nicht Tatsache, ich weiß es nicht, dass dich ein so sehr schlechtes Gewissen plagt, dass du dich mitschuldig fühlst? Ich fühle mich irgendwo schuldig. Denn ich meine... Überwiegt dieses Gefühl? Ja, es überwiegt. Es erdrückt meine Seele, es erdrückt mich, aber ich weiß, ich bin nicht schuldig, aber irgendwo doch. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich hätte die Beziehung wahrscheinlich nicht eingehen dürfen. Ich hätte vielleicht eher auf die Warnung hören sollen, aber Jürgen, ich meine, du warst selber mal jung. Natürlich hört man sowas oft, das hört man. Mhm. Ich bringe mich um, wenn du Schluss machst, und das sind eben so Sachen, das erzählt ein pubertierendes Mädchen. Mhm. Also David, ich ziehe jetzt hier keine billige Tröstnummer ab. Wirklich nicht, das kannst du mir glauben, wenn du mich ein bisschen kennst, vielleicht kennst du mich von früher noch. Ich habe ab und zu mal bei dir reingeschaut. Ja, dann kannst du mir das wirklich glauben. Ich sage dir das mit vollem Bewusstsein und mit aller Ernsthaftigkeit, die ich dir nur bieten kann. Mhm. Ich glaube überhaupt nicht, in nichts, dass du Schuld daran trägst. Ja, das sagen meine Eltern. Ja, aber das ist aber, ja, du willst es ja nicht hören, aber du wirst es letztendlich doch hören. Ich sage es dir wirklich, weil es meine Überzeugung ist. Und du kannst nicht mit deinen gerade 18 Jahren das alles bedenken, was da vielleicht resultieren hätte können. Und so ein Spruch, wie du gerade auch gesagt hast, hätte ich auch nicht ernst genommen. Da hätte ich auch gedacht, naja, das ist ein Mädchen und die hat Liebeskummer und das wird sich schon wieder einrenken. Du hättest dieses nicht verhindern können. Du nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß halt nur, dass mir jetzt ein Mensch fehlt und dass meine Familie zerrüttet ist. Und ich denke mal, nur wegen so einer blöden Beziehung, ich weiß nicht, ob das hätte sein müssen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass dieses Mädchen eine so labile ohne dass ich jetzt mehr weiß, nur was du mir jetzt erzählt hast. Ja, sie war sehr, sehr sensibel, die ist zusammengebrochen. Lass ich sagen, dass dieses Mädchen eine so labile und sensible Veranlagung hatte, dass es, wenn es jetzt nicht passiert wäre, in einer anderen Liebeskonstellation passiert wäre, weil sie das nicht verkraften kann. Ja, aber das ist keine... Ja, ich weiß nicht. Also dann wäre sie aber trotzdem weg gewesen. Ich meine, mir geht es darum, die Familie des Mädchens... Es ist eine große Trauer. Deswegen frag ich dich auch. Du hast auch einen Menschen verloren, den du liebst. Ja. Und die Familie ist zerrüttet oder völlig jetzt am Boden zerstört. Und das Schlimme ist, Jürgen, ich kann es keinem drüben sagen. Weil sonst die... Aber du kannst es hier deinen Eltern sagen, das ist ja schon mal sehr viel wert. Ich wäre gerne auf der Beerdigung dabei gewesen, vielleicht noch ein paar Abschiedsworte am Grab. Ich konnte ja gar nichts machen, also das stört mich auch irgendwo. Ja. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, du sagst, ich bin nicht schuldig. Ich bin so zwischen in einem Vakuum, ob ich schuldig bin oder nicht. Weißt du, dieses Zwischending. Ich weiß, ich bin es nicht, aber irgendwo fühle ich mich verantwortlich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, aber deswegen... das ist mir völlig klar, dass du natürlich einen ganz tiefen Schmerz in dir spürst. Nicht wegen der Schuld, sondern weil du deine Freundin verloren hast. Das ist völlig klar. Aber lass es dir bitte auch... lass dir das sagen von jemandem, der ganz außen steht und der völlig neutral an die Sache rangeht. Ja, deswegen rufe ich an. Ja, dass du wirklich keine Schuld daran trägst. Das ist Schicksal. Dieses Mädchen ist so konditioniert gewesen, wie es war. Ja. Und das ist jetzt ein schlimmes Zusammenspiel von mehreren Dingen gewesen, die du nicht, vor allen Dingen in deinem jungen Alter, hast überblicken können. Vielleicht hätte es nicht mal ein älterer Mensch überblicken können. Jürgen, ich muss dir sagen, ich habe Angst, jetzt in eine neue Beziehung zu gehen. Ja, du musst ja auch jetzt nicht sofort in neue Beziehung. Ich habe Angst, dass sich Mädchen jetzt fest an mich binden, weil es kann nochmal passieren. Ja, pass auf, auch diese Wahrscheinlichkeit ist unglaublich gering, dass so etwas nochmal passiert in deinem Leben mit dir. Du hast gerade. Was ist passiert, Jürgen? Und ich habe natürlich Angst. Das ist ich habe halt diesen ja, Punkt. Ja, das ist auch ganz verständlich. Aber es ist so frisch alles noch. Ja. Versuche doch erstmal mit der Trauer klarzukommen und die Trauer zu leben. Du musst jetzt noch nicht an eine neue Beziehung denken im Moment. Das ist ja mal gar nicht. Nein, ich habe in Zukunft werde ich sicher Beziehungen haben oder haben möchten. Nur natürlich. Ich werde immer daran denken, oh, was ist damals passiert? Weil das wird mir niemals aus meinem Kopf schlagen. Nein, und die erste Zeit ist das auch okay, dass du daran denkst. Und ich würde das auch immer thematisieren in einer Beziehung, damit du das nicht nur allein in deinem Kopf herumträgst. Aber im Moment geht es ja erstmal darum, dass du mit dieser tragischen Situation fertig wirst. Und wenn du nur deine Eltern als Gesprächspartner hast, dann nutze es auch. Und wie stehen deine Eltern dir denn, wie haben die denn auf dich jetzt reagiert? Ja, sie sagen natürlich, dass ich nicht schuld bin, sie versuchen mich natürlich wieder aufzubauen. Was halt Eltern so machen. Was Eltern so machen? Ich würde es nicht so machen, wenn ich es anders denken würde, David. Ich würde es nicht so massiv sagen, wenn ich anderer Auffassung wäre. Wirklich, ich glaub's mir. Ich glaub dir das. Ich meine, ich danke dir dafür, nur das Problem ist, was soll ich sagen? Ich habe einen Menschen verloren, das ist eigentlich ganz, ganz traurig. Das ist ganz traurig. Das kann man nicht in Worte fassen, weil das ist so ein Defizit so groß jetzt auf einmal, das kann man gar nicht fassen. Hast du denn die Möglichkeit, in der nächsten Zeit nochmal dorthin zu fahren und zumindest das Grab zu besuchen? Ja, was ist die Möglichkeit? Ich könnte mich mit meiner Gastfamilie wieder in Kontakt setzen. Ich habe auch gesagt, dass ich mal wieder vorbeikomme und ich denke mal, ich werde das Grab sicher schon besuchen, nur was bringt mir das? Du musst es ja auch da wiederum alles geheim halten. Ja, natürlich eine gewisse Genugtuung, dann kann ich wenigstens sagen, ich war wenigstens einmal da. Mhm. Du bist zwar weg, aber ich habe dich wenigstens noch besucht an deinem letzten Ruhestätte. Vielleicht solltest du das wirklich irgendwann tun, vielleicht auch zusammen mit deinen Eltern. Also, ich werde es wirklich tun, das ist das Letzte, was ich dir noch geben kann. Ich meine, irgendwo werde ich mich immer und irgendwo ein bisschen verantwortlich dafür fühlen. Und ich werde auf jeden Fall sie noch besuchen am Grab und letzte Worte zu ihr sagen. Jetzt habe ich dir ganz klar meine Meinung gesagt. Aber ich möchte dir auch noch anbieten, ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Elke. Meinst du? Ja. Jürgen, ich weiß nicht, ob das Psychologen, ob mir die dabei helfen. Nee, es geht ja gar nicht darum, dass es... Das ist mir alles jetzt schon wieder zu professionell. Ich wollte eigentlich so einen netten Kerl einfach mal ein Wörtchen wechseln und so weiter. Okay, dann lass mal sein. Ich dränge es dir nicht auf. Nee, weil... Nee. Das wurde mir auch schon vorgeschlagen von meinen Eltern. Also bin ich mal ärztlichen Rat... Oder mit irgendwelchen anderen Leuten, so Pädagogen oder so, rede. Nein, ich weiß nicht. Also das sind nicht für mich jetzt nicht die richtigen Leute momentan. Eigentlich habe ich nur einen Freund gesucht. Und ich denke mal, den habe ich momentan in dir gefunden. Das ist ja nett, dass du das sagst. Ja. Und ich versichere dir wirklich, dass ich die Wahrheit zu dir gesagt habe. Das ist meine Überzeugung. Wahr. All das, was ich gesagt habe. Ja. Rede mit deinen Eltern viel darüber. Das tut gut. Ja, werde ich umgehen. Ja, reden ist, wenn man in einer Trauer ist, super wichtig. Ganz, ganz wichtig. Reden, meinst du? Reden halt Wunden? Ja, ich bin davon überzeugt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man seine Trauer und seine Traurigkeit nur runterschluckt und für sich behält. Du hast recht, ich weiß, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe früher ab und zu schon Trauer weggeschluckt und das ging schnell vorbei. Aber hier, das ist so etwas Schlimmes, was du ja nie erlebt. Ja, klar, das ist natürlich ein ganz krass, das kann man mit gar keinem traurigen Ereignis aus der Vergangenheit vergleichen, nein, das ist ganz klar. Das kann man auch nicht in Worte fassen, die Trauer. Das kann man wirklich nicht, also man ist einfach in so einem Vakuum, also wenn man ohnmächtig ist, man kann nichts tun und... Es hört zwar langsam auf, da bin ich mir sicher, wie jeder Liebeskummer aufhört langsam, aber es tut noch so weh. Ich kann einfach nicht. Lieber David, jetzt verabschieden wir beide uns. Ja. Lass das mal erstmal nachwirken, was ich gesagt habe. Ich denke drüber nach. Ja, bitte. Ich nehme mir deine Worte zu Herzen, Jürgen. Von Herzen alles Gute. Alles klar, Jürgen, danke. Tschüss, David. Tschüss. 1.39 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.40 Uhr. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk, Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne bestimmtes Thema von uns. Ihr könnt euch zu jedem Thema hier bei mir melden. Was brennt euch auf den Nägeln? Über was möchtet ihr gerne reden, mit mir reden? Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen übrigens heißt unser Thema Ich bin skrupellos. Und morgen gibt es Domian nochmal. Und Freitag gibt es Domian nochmal, wenn auch am Freitag mit großer Verspätung, erst um 20 nach 1 im Fernsehen. Und dann gehen wir in die Sommerpause. Also morgen und übermorgen sind wir nochmal da. Frank, 33. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Frank. Und zwar folgendes. Und zwar rufe ich an wegen der Sendung vom Montag zum Dienstag. Mhm. Und zwar hat da ein junger Mann angerufen, den seine Freundin verlassen hat, wegen dem Gucken eines Pornos. Ja. Und da hattest du gesagt, dass die Freundin ihn wahrscheinlich nicht sehr geliebt hat oder nicht wirklich geliebt hat. Ja. Wir sind, also meine Verlobte und ich, wir sind ganz anderer Meinung. Gerade weil sie ihn geliebt hat, hat sie ihn verlassen. Weil das Gucken eines Pornos in einer Beziehung, es kommt natürlich immer darauf an, wie die Beziehung läuft, mhm. wenn es sexuell stimmt und sonst alles drumherum stimmt, das gedankliche Fremdgehen ach, Frank. Durch das Gucken eines Pornos ach, gegeben ist. Ach Frank, ich gehe doch gedanklich auch fremd, wenn ich in einer Beziehung bin und beim Onanieren an jemand anderen denke. Und das tut man doch oft. Ist das schlimm? Ja, nein, das geht ja jetzt nur innerhalb einer Beziehung. Ja, ich meine jetzt auch innerhalb einer Beziehung. Das ist doch kein Fremdgehen. Doch, das ist also in unseren Augen ist das ein Fremdgehen. Kann ich nicht nachvollziehen, finde ich nicht schön. Ja, doch, eigentlich. Warum ist weil, das Fremdgehen? Wenn die Beziehung klappt, sexuell, alles drumherum, wenn das alles funktioniert. Und so hatte der Anrufer das erzählt. Bitte? So hatte der Anrufer das erzählt, dass es in der Beziehung sexuell wunderbar klappt, dass es für ihn einfach nur so ein Schmankerl am Rande war. Ja, ich brauche ja den Schmankerl nicht am Rande, wenn die Beziehung sexuell und sonst auch gut du, läuft. Du vielleicht nicht, aber ihm hat das noch Spaß gemacht. Und, ich kann es auch nachvollziehen und finde es überhaupt nicht verwerflich. Und finde es völlig kleinkariert, wenn dann der Partner so darauf reagiert. Ja, nee, kleinkariert finde ich das nicht. Na, ich finde das richtig. Die wird ihn ja richtig geliebt haben. Aber Frank, wird ihn immer noch man wirft doch keine Liebe weg, nur weil der Freund einen einzigen Porno in der Schublade hat. Ja, nee, also ich finde das nicht richtig. Auch du jetzt, würdest, wenn du, fangen wir andersrum, wenn du deine Frau erwischen würdest, ihre Frau, deine Frau hat zwischen ihren Negligés eine Kassette liegen und die entdeckst du. Und das ist ein Porno. Da würdest du die Frau verlassen, obwohl du deine... Ja, das ist richtig. Erstens mal kommt das bei uns nicht vor. Na, ist mir schon klar. Ich habe das ja nur mal so konstruiert. Ja. Und da würdest du deine Frau verlassen, obwohl du sie sehr liebst? Ja, das ist richtig, weil das ein gedankliches Fremdgehen ist. Jetzt versetz dich doch mal in ihre Lage. Ja, tue ich. Du hättest jetzt zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin. Ja, dann würde ich sagen, komm, wir ziehen uns gemeinsam in Porno rein. Ja, na klar. Ja, klar. Ja, nee, natürlich. Nee, das ist, wie gesagt, also ich finde das, auch deine Stellungnahme her, finde ich etwas komisch, muss ich eher sagen, weil wir dich ja kennengelernt haben als großer Verfechter der Treue. Ja, natürlich. Und das ja. ist richtig. Ja. Und das Gucken eines Pornos, wie gesagt, wo fängt's denn an? Wann fängt die Untreue denn an? Fängt die Untreue wirklich schon an, wenn ich mir in einer Beziehung beim Onanieren einen anderen Menschen vorstelle? Ist das schon Untreue? Gedanklich, ja. Gedanklich auf alle Fälle. Das ist ein Punkt, wo ich sage, da ziehe ich meine Grenze an. Ich sage, das ist okay. Also ja, wir sind, das ist natürlich Auslegungssache jeden persönlich. Ne? Man sollte es wirklich auch wirklich nicht zu, aber, zu puritanisch machen. Mir geht es natürlich auch um dein Statement, was du abgegeben hast, dass du gesagt hast, dann hat dich die Frau nicht geliebt. Mhm. Und das kannst du nicht so sagen, verstehst du? Ich finde ja. Gerade weil sie ihn geliebt hat, wird mir das so weh getan haben. Aber Frank, ich ereifere mich jetzt wirklich nochmal. Wenn der Junge jetzt wöchentlich in Puff gegangen wäre, dann würde ich dir vollkommen recht geben. Aber man wirft doch so etwas Wertvolles wie eine Liebe nicht einfach weg in die Gosse, nur wegen so einer Kleinigkeit. Wenn, dann hätte sich die Frau zumindest bemühen müssen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Aber die ist ja beleidigt abgezogen. Ja, das ist richtig. Also das heißt ja nichts wegwerfen, eine Beziehung, ne? Hm? Weil wir finden das vollkommen richtig, wie die Frau reagiert hat. Tja, sind wir völlig anderer Meinung. Ja. Ich hätte ja gerne mit der Frau heute noch geredet, aber offensichtlich ist sie nicht bereit dazu, ihre eigene Meinung zu sagen. Hm. Frank, haben wir ganz andere Auffassung. Ja, das ist richtig. Ja? Deswegen habe ich ja auch angerufen. Ja, ist ja auch gut so. Wie gesagt, wir haben dich kennengelernt als Verfechter großer Treue. Ist so, ja, ist so. Und das Gucken eines Pornos ist, wie gesagt, gedankliches Fremdgehen. Frank, aber ich bin einfach... Sag mal deiner Frau, sie soll nicht mal dazwischenreden, kann ich dich nicht gut verstehen. Nein, aber ich bin ein Verfechter der großen Liebe. Und für eine große Liebe muss man kämpfen, da muss man ganz viel tun für. Und die darf man sich nicht so schnell beschädigen lassen. Ja, das ist schon richtig, aber wie gesagt, schönen Gruß von meiner Verlobten Angelina. Ja, Angelina. Und ich würde sagen, die Frauen denken darüber ganz, ganz anders. Glaube ich nicht. Liebe Frauen, ruft mich an und sagt mir, was ihr dazu denkt. Ich würde gerne noch andere Meinungen hören. Aber ihr habt jetzt klar eure Meinung gesagt. Ja. Ihr würdet gegenseitig so reagieren, ne, wenn ihr dem anderen... Ja, natürlich. Auf, klar, sich also, ja. So geht's bei euch zu. Das ist richtig, ja. Denn wie gesagt, wir führen eine Beziehung und da gibt es keine Pornos oder sonst irgendwas. Ja. Ich bin mit meiner Partnerin zusammen und da brauche ich keine Pornos. Frank, ist ja auch okay. Ja, genau, ich sag's nochmal, ist ja auch okay, auch schön, finde ich auch wunderbar. Mhm. Es geht ja auch nur darum, dass man gleich so eine krasse Konsequenz zieht. Ist richtig, finde ich richtig. Verstehe ich die Frau vollkommen. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Lassen wir jetzt ganz einfach so stehen. Und ich würde gerne mit ein paar anderen Zuschauern noch reden, oder zuhören. Vielleicht auch mit Frauen, wie die darüber denken. Ja, ich hoffe doch, dass noch ein paar anrufen. Ja, ich hoffe sehr. Alles tschüss, klar. Frank. Ciao. Okay, tschö. Birgit, 20 Jahre alt. Ja, Birgit, was ist dein Thema? Also, wir leben in einer Lesben-WG und haben einen Mann dabei. Mhm. Also wir sind zu fünft insgesamt. Fünf, also vier Frauen. Vier Frauen und ein Mann, ja. Vier lesbische Frauen. Ja. Und ein schwuler Mann. Genau. Ehrlich? Schwul? Ein Schwuler? Nein. Quatsch. Jetzt habe ich falsch verstanden. Ein Heteromann. Ein Heteromann, genau. Und er ist überzeugter Hetero und wir sind überzeugte Lesben. Und ihr versteht euch alle wunderbar? Ja, wir verstehen uns alle wunderbar. Also wir vier Frauen. Ihr vier Frauen? Ja, also gut, er ist auch recht nett, aber naja, wir machen halt so unsere Spielchen mit ihm. Dass sie ihn halt ziemlich ärgern. Quält ihr ihn? Ja, wir quälen ihn. Warum quält ihr diesen armen, netten Heteromann? Ja, also er kommt vom Dorf und... Na und? Ja, nee, also wir studieren ja und er ist halt so ziemlich rattig immer. Rattig? Ja, und... Sexuell gesehen, meinst du? Ja. Ja. Und dann machen wir halt irgendwie, spielen wir Strip-Poker oder so. Und dann spielt er halt mit. Das macht ihm ja auch Spaß. Ja, ist doch verständlich. Ja, aber... Vier nette Mädels im Strip-Poker ist doch geil. Ja, aber wir machen das immer so, wer gewinnt, darf sich jemanden aussuchen. Und wenn er gewinnt, hat er trotzdem Pech gehabt, weil er ist davon ausgeschlossen. Ja, der Arme. Ja. Ihr seid ja Sadistinnen. Erst lasst ihr ihn mitspielen und dann schließt ihr ihn aus. Ja, aber wir haben unseren Spaß, aber er findet das ja auch recht lustig. Lasst euch doch auch mal auf einen Mann ein. Was meinst du, wie toll ein Mann dich verwöhnen kann? Ja, ich weiß nicht. Also wir sind so ziemlich überzeugt und überzeugte Lesben und deshalb wollen wir irgendwie, wir haben halt den Mann dazu genommen, weil noch ein Zimmer frei war. Aber warum? Und ihr hättet doch auch noch eine Frau dazu nehmen können. Nee, also es war halt ein Zimmer frei und dann hat er sich gemeldet und dann war das okay, dass er dabei ist. Letztendlich wollt ihr vier Lesben auch einen Mann im Haus haben. Ja, genau. Ist ja, das also wir hatten vorher schon was mit Männern, aber Naja, so ist es dann doch besser. Seid doch mal nicht jetzt auch so dogmatisch. Seid doch nicht nur lesbisch, sondern seid doch ein bisschen bisexuell. Ihr könntet euch alle vergnügen miteinander. Ja, wir können das ja mal ausprobieren, wenn du das mal machst. Ist denn, du rufst jetzt aus der WG an? Ja, ich rufe jetzt aus der WG an. Sind da ein paar andere auch zurzeit ja. in der WG? Ja, er schläft. Er schläft? Ja, er schläft. Ah, wie schade, mit ihm hätte ich gern geredet. Ja, aber ich kann dir mal die Anne geben. Gib mir mal Anne, ja? Mal sehen, wie Anne drauf okay. ist. Ja. Tschüss, Birgit. Ja, hallo Domian. Anne, du bist wie alt? Ich bin 22. 22 ja. und auch eine lesbische junge Frau, ja, genau. die gern arme heterosexuelle Männer quält. Ja, so stimmt das eigentlich gar nicht. Also wir sind halt super glücklich und wir sind eigentlich so eine Vorzeige-WG wie wir. Und er ist jetzt halt dazugezogen, wie gesagt, er kommt vom Dorf, studiert auch hier. Und wieso sagst du das immer so despektierlich, er kommt vom Dorf? Nein, das ist gar nicht böse gemeint, aber wir sind halt alle irgendwie in Bochum groß geworden und... Ja, ist ja auch gar nicht die Weltstadt, ne? Ja, das stimmt. Aber hier ist schon ein bisschen mehr los so. Klar. Und es war halt noch ein Zimmer frei. Es hat sich so angeboten. Er ist dazugezogen. Ja, ich meine, er kann sich, glaube ich, auch nicht beschweren. Das ist halt nur ein bisschen blöd für ihn. Aber ich finde es schon hart, wenn ihr Strip-Poker spielt. Und ja, das war bei uns schon vorher gar nicht gäbe. Diesen armen Jungen heiß macht und dann gewinnt er auch noch. Und dann darf er sich kein Mädchen aussuchen. Ja, so ist das. Also es ist für ihn sowieso schwierig, weil er halt morgens allein schon mit einem Badezimmer, wir laufen dann irgendwie nackt durch die Wohnung und für ihn ist es halt ein bisschen schwierig, damit umzugehen manchmal. Er ist aber auch so ein bisschen so ein Masochist, ne? Dass er sich das antut. Ja, vielleicht. Steht Nein, er? Nein, also es ist eigentlich wirklich eine lockere WG, er hat ja auch nicht wirklich Probleme mit oder so. Er ist aber nicht heimlich verliebt in eine von euch? Nein. Nee, ich glaube nicht. Zumindest hat er es uns nicht gesagt. Nun bist du eine lesbische Frau und ausnahmslos lesbisch lebende Frau, oder? Jetzt ja. Aber du hast dennoch einen kleinen Blick für Männer. Ja, schon, natürlich. Würdest du denn sagen, dass es ein hübscher Mann ist, ein hübscher Junge? Er ist ein sehr hübscher ein Mann. Ein sehr hübscher sogar. Ja. Und du würdest vielleicht auch nicht mehr schwach werden? Vielleicht. Ja. Aber irgendwo so, wir vier leben halt schon so lange zusammen. Aber ihr vier habt nichts miteinander. Doch, ihr habt ab und zu, das ist bei uns irgendwie, wie gesagt, beim Strip-Poker, da ergibt sich manchmal was. Also Gruppensex mit den vier Lesben? Ja, schon mal ab und zu, ja. Und der Arme sitzt in seinem Zimmer und muss Pornos gucken, oder? Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass er irgendwie so ein... Also weiß ich nicht, er hat auch noch seinen Freundeskreis und er geht weg und bringt auch schon mal eine Frau mit nach Hause. Das ist dann immer eine ganz komische Situation für uns. Ihr bringt den noch so weit, dass der schwul wird, der Arme. Wollen wir es nicht hoffen? Ihr frustriert ihn so sehr, dass er der Frauenwelt was entgehen, wenn er schwul wird. Das wollen wir nicht. Dass er den Glauben an die Frauen verliert. Nein, das glaube ich nicht. Anne, lass uns doch mal was vereinbaren. Ja. Die anderen Mädels hören ja wahrscheinlich auch zu, ne? Ja, die hören auch zu. Ihr seid ja sehr nett. Ich habe nur Bill kennengelernt und dich. Ja. Und ihr denkt nicht in Kästchen, ihr beiden zumindest nicht. Die anderen beiden bestimmt auch nicht. Nein, die sind auch nicht. Ihr seid lockere, junge Frauen. Versprecht mir doch mal, dass beim nächsten Strip-Poker er sich doch eine aussuchen darf. Oh ja, bitte. Das wäre eine Umstellung, aber es wäre vielleicht mal eine Überlegung. Bitte nur einmal, damit ich meinen Spaß habe bei der Vorstellung und wir dann nochmal drüber reden. Ja, das können wir machen. Du könntest dir das eventuell nach zwei Gläschen Sekt auch vorstellen. Ja, auch ohne zwei Gläschen Sekt, auch nüchtern. Aber das muss ich erstmal mit den drei anderen abklären. Man muss immer im Leben viel mehr ausprobieren und machen. Die Palette der Sexualität ist so riesengroß. Man muss alles mitnehmen. Das ist meine Auffassung. Das ist eine Einstellung. Ja. Anne, du grüßt die anderen beiden Süßen. Ne? Und den Süßen grüßt du auch von mir. Ja, mach ich. Okay. Der schlummert ja jetzt in Träumen. Der ne? schlummert schon, ja. Der weiß von nichts. Und wenn das passiert ist mit dem Strip-Poker, meldet ihr euch bitte nach meiner Sommerpause nochmal. Ja, können wir machen. Ende August, okay? Okay, Domian. Alles Gute. Ich soll dich von den anderen beiden auch noch grüßen. Danke. Sind übrigens Kathi und Tabea. Kathi und? Tabea. Tabea. Ja. Kathi und Tabea. Ausgehofft. Was studiert ihr denn alle? Also zwei von uns studieren BWL und ich studiere Medizin. Mhm. Und die dritte, Birgit, das ist irgendwie sowas, völlig irgendwie was mit Rechnungswesen, keine Ahnung. Also Rechnungswesen? Ich keine Ahnung von, kann ich dir nicht genau sagen. Und der Junge? Der Junge? Ja, der studiert? Ja, der studiert, aber das ist auch irgendwas mit, also auf jeden Fall auf Lehramt. Auf Lehramt, na gut. Wissen wir das auch noch. Also ich bin schon gespannt auf den Anruf im August oder September von einem aus der WG. Ja, okay, gut, abgemacht. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Irmi, 49. Ja. Ja, hallo. Ja. Hallo, Domian. Erstmal, deine Sendung ist top. Danke. Sagen. Das freut mich, dass du das sagst. Ja, nur ich höre dich ganz, ganz schlecht. Das baut sich immer so auf während des Gesprächs. Wir können einfach mal loslegen und du wirst mich schon gut verstehen. Ja, okay. Ja. Mhm. Erstmal hat dieser nette Herr, der die Äußerung losgelassen hat, Porno werden fremdgehen. Ja, das war der Frank. Ich bin bald hier, ich habe bald HB-Männchen gespielt. Das sagst du als Frau. Bitte? Das sagst du als Frau. Ja, natürlich. Das ist doch, also, darf ich mal sagen, Hirn vor Brand. Also bist du meiner Auffassung? Natürlich. Ja, das war 100% hier deine Auffassung. Ja. Und ich meine, ich habe auch Pornos gesehen in meiner Ehe. Mhm. Und ich meine, ich finde das auch nicht gerade so angenehm. Nee. Ich meine, ich habe es mitgeguckt, das spornt auch sehr an in der sexuellen Basis. Mhm, ja. Aber dafür verlasse ich keinen Mann. Sang- und klanglos vor allen Dingen, ne? Ja, natürlich. Mhm. Und dann sage ich mal, dass diese Frau den Mann verlassen hat, nur wegen Porno. Dann ist keine Liebe mehr da. Hundertprozentig nicht. Du sprichst mir ja aus der Seele. Ja, also und du dann ist keine Liebe mehr da. Als gestandene Frau hast natürlich großes Gewicht, wenn du das hier so sagst in der Sendung. Ja, ich meine, dann ist das nur ein Vorwand gewesen. Siehst du, Frank? Um den Mann zu verlassen. Dann ja. ist nichts mehr gewesen. Ich verlasse keinen Mann, den ich wahnsinnig liebe. Na, vielleicht war dieses Mädchen wirklich so moralisch drauf, dass das ganze Weltbild zusammengestürzt ist. Und ja, natürlich. Ich meine, wenn der, wie gesagt, ich habe auch mit meinem Mann Pornos geguckt. Mhm. Wie gesagt, ich war nicht so voll begeistert. Ich habe aber mitgeguckt. Mhm. Und das sind auch Sachen, dass wir sexuell zusammen waren. Also, dass der Porno lief, ne? Aber auf jeden Fall ist es für dich kein wirkliches Fremdgehen. Nein, das ist kein Fremdgehen. Also da habe ich in selbst allerhand mitgekriegt, was Fremdgehen bedeutet. Also ich habe schon gestern Abend angerufen wegen dieses Thema, aber ich bin leider nicht drangekommen. Also Fremdgehen, das müssen dann schon die Herzen Kaliber sein, ne? Ach, natürlich. Ja, also da kann ich ein Buch drüber schreiben. Ne, aber ich will dir nur eins sagen, das war gestern Abend das Thema Liebe macht blind. Da habe ich angerufen und bin leider nicht drangekommen. Mhm. Also ich habe da Sachen erlebt, also da kann ich ein dickes Buch drüber machen. Umso mehr freue ich mich, dass du heute durchgekommen bist und mir beigesprungen bist. Ja, meinungsmäßig. Also da stehe ich voll auf deine Seite. Wie gesagt, ich bin bald hier hochgegangen. Aber also, ich danke der Irmi herzlich für meine Unterstützung und für ihre Meinung. Und vielleicht melden sich im Laufe der Woche noch ein paar andere Zuhörer, Zuschauer. Ich hoffe, dass andere Frauen auch meine Meinung sind. Also das ist ja wohl. Wir verfolgen das Thema noch ein bisschen. Also, alles klar. Tschüss, Irmi. Jo, tschüss, Jürgen. Und wir haben noch Claudia. Nicht 17, 19. Ja, genau. Oh, hallo Claudia. Hallo Jürgen. Ganz leise. Ja, mein Thema ist einfach ein Nebenjob. Bitte, sag nichts. Warum? Du sagst, mein Thema ist ein Nebenjob. Genau. Und ich muss jetzt raten, wie der Nebenjob, was das für ein Nebenjob ist. Und ja, ich klar. weiß es schon. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich ahne es. Ich ahne, ich weiß natürlich nie, hier steht nur der Name und das Alter. Und das Jahre. Wer so spricht, muss Telefonsex-Anbieterin sein. Fast. Oder Sprecherin bei Harald Schmidt. Nein, Herzblatt zusehen, nein. Es ist was ganz anderes gewesen. Und zwar, ich habe einen Nebenjob gesucht. Ja. Und da habe ich halt die Anzeigen durchgeschaut und dann stand halt ein Nebenjob als Telefonistin. Ja. Das habe ich halt angerufen und dann haben sie halt nur gesagt, dass sie eine Erotikagentur wären. Ja. Und halt, das ist einfach ein Verkauf am Telefon wäre. Gut, dann bin ich da hingefahren und dann haben sie mir das halt erklärt. Und das ist eine Erotikagentur. Mhm. Und die vermittelt halt finanzinteressenlosen Sexkontakt zu privaten Damen. Mhm. Und das funktioniert halt so. Moment, zu Damen? Zu Damen. Nur zu Damen? Nur zu Damen. Und ich musste halt in diesem Büro sitzen und am Telefon halt sitzen, somit wie du mit deinem Mikro. Mhm. Und die Männer rufen halt dann in dieser Agentur an. Ach so, jetzt verstehe ich. Das wäre eine Lesbenagentur, dachte ich jetzt. Nein. Die Männer rufen an, ja. Weil das sind dann halt Anzeigen bundesweit und die rufen halt da an. Mhm. Und das funktioniert per Katalog, da gibt es Kataloge halt und die muss ich dann halt versuchen zu verkaufen. Mhm. Und die sind halt ziemlich teuer. Das heißt zum Beispiel ein Katalog mit 20 Damen, die sind halt meistens nackt oder in Dessous in halt verschiedenen Posen, kosten 190 Mark und das geht aufwärts. Also du verkaufst halt die Kataloge und aus den Katalogen können die Männer sich eine Frau aussuchen. Richtig. Und mit der Frau ein Date ausmachen. Ja, das wenn das so einfach wäre, okay. Jedenfalls wird halt damit geboten, dass halt unter den Fotos immer halt die Adresse und die Telefonnummer ist. Das sind alles 090er Nummern und die kommen halt alle Nummern. Mhm. Also es gibt wirklich tausende von Nummern, kommen nur bei uns im Büro an. Mhm. So. Und ja, die Männer bestellen sich die teuren Kataloge und rufen halt bei uns an und wollen halt mit dieser Frau sprechen, die am Telefon ist. So, die Frau bin ich aber dann. Und ich treffe mich ja nicht mit den Männern, weil ich muss versuchen, die Männer so lange wie möglich auf dieser 090er-Nummer zu halten. Es ist also eine reine Verkaufsgeschichte. Du machst mit denen keine Erotik am Telefon. Das könnte zwischendurch auch mal passieren. So, ne? Claudia, ich bin ganz traurig. Unsere Sendung ist zu Ende. Und ich hätte jetzt so gerne mit dir noch gesprochen. Ich habe gerade eine ganz verwegene Idee. Ja. Nur halt mein Problem ist halt dieses, ich weiß nicht, was ich tun soll, ne? Ob ich das machen soll oder nicht, ne? Sollen wir beide uns hier nochmal unterhalten? Ja, gerne. Sollen wir uns beide, wir vertagen uns jetzt ganz einfach. Auf, bist du Freitagnacht erreichbar? In der Nacht von Freitag auf Samstag? Logisch. Dann rufen wir dich nochmal an. Ja, weil jetzt Jürgen, war das zu kurz alles. Jürgen, ich soll dich noch lieb von meiner Freundin Tanja grüßen. Ja. Und den möchte ich auch gern grüßen. Ja, das freut mich total. Und ich freue mich auf Freitag auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf Freitag. Ich werde mich duschen extra und parfümieren für dich. Werde ich auch tun. Claudia, bis dann. Ich wünsche dir eine süße Nacht. Tschüss. Ja, ich glaube, eine süße Nacht, hat sie gesagt. Ah. Jeanette Krause war in der Technik. Und morgen heißt unser Thema, ich bin skrupellos. Wer von euch sagt, ich bin skrupellos und wer von euch war schon Opfer von sehr skrupellosen Menschen? Wir sind morgen, ich glaube morgen sind wir pünktlich auch im Fernsehen, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Übermorgen sind wir im Fernsehen, ich sage es jetzt schon mal, dann seid ihr nicht so enttäuscht. Sehr viel später dran, erst 20 nach 1, das ist dann die letzte Sendung für die Sommerpause. Aber morgen pünktlich, Thema, ich bin skrupellos, ich wünsche euch eine süße Nacht. Bis dann, ciao.